jetzt hat den Vorteil, dass Sebastian Friedrich schon den ersten Teil übernommen hat von der Veranstaltung, nämlich die Geschichte der AfD. Für mich ist es immer schwierig, die AfD darzustellen, weil ich die Geschichte reinbringen will und die aktuellen Sachen, die Strömungen, die Konfliktlinien und so weiter und auch noch die Inhalte. Und deswegen bin ich froh, diesmal nur beginnen zu müssen, ab dem Essener Parteitag, also seit der Flügel um Lucke und Henkel rausgeworfen wurde. Ich werde trotzdem noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil vielleicht auch nicht alle da gewesen sind das letzte Mal und auch weil ich auch nicht weiß, was Sebastian Friedrich erzählt hat. Vielleicht hat er eine ganz andere Auffassung als ich, aber ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Gut, zunächst fange ich mal an mit einer Frage. Es wird oft gefragt, ist die AfD eine rechtspopulistische Partei? Und da bin ich einer Meinung mit Björn Höcke. Björn Höcke weist das weit von sich, dass die AfD rechtspopulistisch ist. Ich sehe das genauso. Ich denke halt, es ist verharmlosend. Also Rechtspopulismus ist eine verharmlosende Formulierung. Und vor allen Dingen ist es auch eine Formulierung, die Sachen zusammenpackt, die man besser differenzieren müsste. Also Björn Höcke sagt natürlich nicht, dass es verharmlosend ist. Der sagt natürlich umgekehrt, das ist eine Unverschämtheit. Ich denke, das ist eher verharmlosend. Gut, ich gehe davon aus, dass die AfD ein Sammelbecken ist von verschiedenen Ungleichheitsideologien. Und zwar im Wesentlichen von drei Ungleichheitsideologien. Einmal einer neoliberalen oder man kann auch von einer nationallibertären Ideologie sprechen. Das sind die Leute, die wollen den Staat minimieren, die wollen die Steuern abschaffen, die wollen ja so einen Minimalstaat. Die sagen, weg mit dem Nanny-Staat, weg mit dem Wohlfahrtsstaat, wir wollen mehr Wettbewerb, wir wollen Privatisierung, die Armen sollen ärmer, die Reichen sollen reicher werden. Die wollen eine größere Ungleichheit zwischen Arm und Reich, also mehr Mut zur produktiven Ungleichheit. Dann gibt es eine antisäkulare Strömung, das sind Leute, die so aus dem christlich-fundamentalistischen Spektrum kommen, wo allerdings auch viele Adelige dabei sind. Also mich hat das bei den Recherchen zur AfD gewundert und überhaupt auch zu diesem christlichen Fundamentalismus, wie viele Adelige es gibt, die immer noch politisch aktiv sind und die immer noch vorhaben, das wieder rückgängig zu machen, also demokratische Entscheidungen rückgängig, also die Etablierung der Demokratie rückgängig zu machen. Antisäkularismus heißt so viel wie ja, die Verweltlichung der Welt seit dem Mittelalter zu stoppen und wieder rückgängig zu machen. Also tatsächlich diesen Zusammenhang von Hierarchie, Adel und ja, katholischer Hierarchie, evangelischer Hierarchie wiederherzustellen. Als drittes gibt es dann neue rechte Ideologien und da würde ich inzwischen auch von faschistischen Ideologien sprechen. Und denen geht es halt, also beim Punkt 2 geht es halt mehr um Ungleichheit von Frauen und Männern, und dass eben Homosexuelle nicht gleichgestellt werden sollen mit Heterosexuellen. Bei Punkt 3 geht es um Ungleichheit zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, das sind eben diese völkischen Ideologien. Gut, ich gehe jetzt ganz kurz auf die Entstehungsphase ein, dann handle ich ganz schnell ab. Bei der Entstehungsphase, die AfD, die ist entstanden halt in der Wirtschaftskrise und da sind auch alle anderen rechten Parteien in Europa stärker geworden. Da muss man drei verschiedene Gruppierungen unterscheiden. Und zwar denke ich, dass die AfD vor allen Dingen entstanden ist auf Betreiben von Verbänden von Familienunternehmen. Das sind jetzt keine ganz kleinen Unternehmen, das sind aber auch, ist auch nicht das Monopolkapital, also Großkonzerne, sondern es sind größere mittelständische Konzerne, die sich zusammengeschlossen haben in Verbänden. Und der Chef damals des Verbandes Die Familienunternehmer, Patrick Adenauer, der Enkel von Adenauer, der hat damals mit seinem Cousin zusammen versucht, eine neue Partei aufzubauen, und zwar die Freien Wähler, die ja auch hier in Bayern sehr stark waren. In Bayern hatten die Freien Wähler, glaube ich, 11% bekommen bei der Landtagswahl 2009, genau. Und danach wurde dann versucht, die Freien Wähler als Bundespartei aufzubauen. Und das ging aus von den Familienunternehmen. Ja, der Stefan Wehrhahn, der Cousin von Patrick Adenauer, war dann auch für eine gewisse Zeit der Spitzenkandidat der Freien Wähler. Und das hat nicht funktioniert und dann ist halt die AfD entstanden. Also der Versuch war zuerst mit den Freien Wählern zusammen in den Bundestag einzuziehen und das hat nicht geklappt. Und da waren dann Leute wie Hans-Olaf Henkel sehr wichtig, der schon 2009 bei der Gründungsveranstaltung der Freien Wähler als Bundespartei aufgetreten hat, eine Rede gehalten und die haben seine Forderungen auch direkt ins Parteiprogramm übernommen. Als zweite Gruppe Beatrix von Storch und ihre zivile Koalition, die ist da sehr wichtig und die haben auch zusammengearbeitet. Also diese Familienunternehmensvertreter und Beatrix von Storch, die haben dann zusammen demonstriert gegen den europäischen Stabilitätsmechanismus, also gegen die Griechenlandhilfe. Und dann kam als dritte Gruppe schließlich kam das Kleinbürgertum hinzu. Und dieses Kleinbürgertum, das wählt in Zeiten der Krise immer schon eher rechts. Das sind dann Leute, die haben Angst vor Abstieg und wählen dann halt auch schnell rechts. Diese drei Gruppen sind dann quasi wiederum abbildbar in verschiedenen Diskriminierungsformen, die halt fordern. Neoliberale wollen halt eher die Unterschiede zwischen den Klassen stärker machen. Nationalkonservative neigen dann halt, aus dem Kleinbürgertum neigen dann sehr stark zum Rassismus. Und diese klerikal-aristokratischen Netzwerke, die wollen eben diese klassische Familie stärken mit einer starken Mutterrolle, also mit zurück zu traditionellen Geschlechterstereotypen. Ja, und das die drei treffen sich dann in der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Das ist ein Begriff aus Bielefeld von den Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und bilden quasi diese drei Masterkategorien der Diskriminierung, Race, Class, Gender ab. Und die treffen sich halt dann in der Mitte und das ist dann halt die AfD. Also jetzt ganz verkürzt gesagt. Gut, das habe ich kurz quasi nur als Einleitung genommen, um jetzt einzugehen auf diese drei Gruppierungen. Zunächst wollte ich aber ganz kurz die Inhalte darstellen der AfD. Die werden jetzt ja erstmalig erarbeitet. Also es gibt jetzt halt einen Grundsatzprogrammentwurf. Ende April findet der Bundesparteitag statt, wo dann halt das Grundsatzprogramm verabschiedet werden soll. Das heißt, bis zum heutigen Tag hat die AfD überhaupt noch kein Grundsatzprogramm. Die haben nur verschiedene Wahlprogramme, je nachdem, wo die Landtagswahlen sind oder wo die Kommunalwahlen stattgefunden haben. Da gab es dann irgendwelche Wahlentwürfe, die haben aber nie die AfD als Ganzes abgebildet. Der Grundsatzprogrammentwurf, den ich jetzt habe, der ist nicht der aktuellste, das ist der erste Grundsatzprogrammentwurf. Der wurde geleakt und ich habe da die Punkte rausgeschrieben, die ich persönlich für sehr krass halte. Ein paar von diesen Punkten sind jetzt wieder rausgenommen worden. Weil es hat auch in der Presse ist es halt sehr hoch hergegangen wegen einigen Punkten und dann haben die bei einigen Punkten Rückzieher gemacht. Wie das Programm aussieht, wird sich erst entscheiden im Mai. Okay, also jetzt das Grundsatzprogramm oder der Entwurf des Grundsatzprogrammes. Arbeitgeberanteil bei Arbeiten im Rentenalter streichen, späteres Renteneinstiegsalter. Arbeitgeberanteil bei ALG 1 streichen, ALG 1 privatisieren. Gesetzliche Unfallversicherung abschaffen, Gewerbesteuer abschaffen, Erbschaftssteuer abschaffen, Bankengeheimnis wieder einführen, Steuergeheimnis wieder einführen, Rettungsprogramme für überschuldete Kommunen und Länder verbieten, keine Finanzierung Alleinerziehender, Schuldprinzip bei Ehescheidung wieder einführen, Gesetzesvorschärfung zum Schwangerschaftsabbruch, traditionelle Geschlechterrollen bewahren, Genderforschung, also Geschlechterforschung abschaffen, Antidiskriminierungsgesetz abschaffen, Diversity-Programme abschaffen, Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sicherheitspolitischer Befreiungsschlag, das heißt Systemwechsel hin zu Ausländerbehörden, Polizei und Strafverfolgung, die wieder ernster genommen werden müssen, Strafmündigkeitsalter auf 12 Jahre senken, Wehrpflicht für Männer, dann parallele Dienstpflicht für Frauen, in der Pädagogik, also im Unterricht, keine verengte Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus, Grundrecht auf Asyl abschaffen, jüdische und islamische Praktiken einschränken, zum Beispiel Jungenbeschneidung und Schächtung verbieten, der Islam gehört nicht zu Deutschland, AKW-Laufzeitverlängerung, Schluss mit der Klimaschutzpolitik, erneuerbare Energiengesetz abschaffen. Wie gesagt, einige Punkte davon sind jetzt wieder zurückgenommen worden. Ich habe das jetzt dargestellt, um zu zeigen, wie die AfD tickt. Und man wird hier sehen, es geht um mehr Ungleichheit. Die findet man auf allen Ebenen, plus solche Sachen wie AKW-Laufzeitverlängerung und gegen die Klimaschutzlüge oder Klimaveränderungslüge. Ich gehe jetzt auf die einzelnen Gruppierungen ein. Ich habe die unterteilt in Neoliberalismus oder Nationallibertarismus, christlicher Fundamentalismus und völkischer Nationalismus. Und ich werde heute die ersten beiden relativ kurz darstellen, um dann den völkischen Nationalismus ein wenig genauer darzustellen, weil ich den auch für am gefährlichsten halte, wobei auch die anderen sehr gefährlich sind. Gut, zu dem Neoliberalismus, Nationallibertarismus, dazu gehören Leute wie Alice Weidel, das ist die Chefin von einer Programmkommission. Sie ist eine Volkswirtin, hat in Bayreuth studiert und sitzt auch im AfD-Bundesvorstand, also ist im AfD-Bundesbeirat gewählt worden. Konrad Adam ist ein Journalist, der hat immer für die Welt geschrieben, eine Zeit lang auch für die FAZ, also für sehr große Zeitungen. Und Markus Prezell ist der Chef der AfD in Nordrhein-Westfalen und sitzt auch im Europaparlament als einer von zwei AfD-Abgeordneten und ist befreundet oder in Beziehung mit Frau Petri, also mit der Chefin der AfD. Hinzu käme jetzt noch Sven Tritschler. Sven Tritschler ist der Chef der Jungen Alternative zusammen mit Markus Hohlmeier. Und das sind so die Leute, die diesen neoliberalen Kurs fahren. Ich werde jetzt sehr viele Namen nennen. Ihr müsst euch diese Namen nicht merken. Wir schreiben gleich keinen Test. Also es ist einfach nur, sind nur Namen. Ich nenne diese Namen, damit man das zuordnen kann. Und wenn die hängen bleiben, ist auch gut. Vielleicht kennen einige von euch auch einen Namen, aber wie gesagt, müsst ihr euch nicht merken. Es geht halt eher um die Ideen und um die Netzwerke. Ich fange mal an mit Konrad Adam. Konrad Adam ist einer der Mitgründer der AfD. Der war schon mit dabei, als es diese Vorgängerorganisation der AfD gab, als noch versucht wurde, mit den Freien Wählern zusammenzugehen. Da hatten die Wahlalternative 2013 gegründet. Der kommt aus der CDU, kommt vom rechten Rand der CDU und hat 2006 bereits Artikel geschrieben, die ich für sehr oder eigentlich schon Ende der 90er Jahre hat er angefangen, Artikel zu schreiben. Ein Artikel hieß, wenn man mich nur lässt, zum notwendigen Rückbau der Sozialsysteme. Also der fordert seit über 20 Jahren, dass das Sozialsystem in Deutschland wieder zurückgebaut werden muss, dass es den Armen viel zu gut geht, dass es den Reichen viel zu schlecht geht und so weiter. 2006 hat er einen Artikel geschrieben, warum soll ich für Sie bezahlen? Da macht er eine Rechnung auf, dass 38 Millionen Erwerbstätigen, rund 20 Millionen Rentner und Pensionäre, 8 Millionen Behinderte, 6 oder 7 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen Studenten gegenüberstehen. Leute, die es als ihr gottgewordenes Recht betrachten, von dem zu leben, was andere für sie aufbringen müssen. Dazu ist er nicht mehr bereit und er warnt davor, dass diese Entwicklung so weitergeht, dass immer weniger Menschen arbeiten und immer mehr halt bezahlen müssen für Leute, die nicht arbeiten. Das ist eine typisch neoliberale Position, die halt sagen, das Leistungsprinzip muss wieder gestärkt werden. Die sind dann aber gleichzeitig dafür, dass Erbschaftssteuer zum Beispiel gestrichen wird, wobei Erbschaft ja eigentlich mit Leistung überhaupt nichts zu tun hat. Die sagen halt, okay, es muss mehr leistungsorientiert sein. Das ist der eine Punkt der Neoliberalen. Die haben aber noch einen zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist ein demokratietheoretischer Punkt. Die sagen, also die verstehen sich auch als Ordnungspolitiker und Ordnungspolitikerinnen. Die sagen, dass das demokratische System problematisch ist, weil mit dem allgemeinen Wahlrecht, wo alle Menschen wählen dürfen, kommt es eben dazu, dass auch die Menschen wählen dürfen, die gar nicht produktiv sind. Und das sorgt dann dafür, dass die Produktiven gelähmt werden. Das ist eine gängige These innerhalb dieser neoliberalen, innerhalb dieses neoliberalen Milieus. Ein Vordenker dieser Neoliberalen ist Friedrich August von Hayek. Der hat in den 50er, 60er Jahren vor allen Dingen publiziert. Und der hat in seinem Hauptwerk damals gesagt, dass man so argumentieren kann, dass man den Menschen, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht entziehen kann. Weil, wenn diese Menschen, die Geld vom Staat erhalten, irgendwann die Mehrheit sein sollten, dann könnten die ja dafür sorgen, dass sie immer mehr Geld vom Staat bekommen. Und um das zu vermeiden, könnte man den präventiv das Wahlrecht entziehen. Ja, das heißt, das sind Leute, die denken, die wollen nicht nur das Wirtschaftssystem ändern, sondern die wollen das auch das demokratische System ändern, damit die umso effektiver das Wirtschaftssystem ändern können. Die arbeiten auch sehr gut zusammen mit autoritären Regimen. Das erste Mal wurde dieses neoliberale System von Friedman und von Hayek und von diesen Neoliberalen in Chile umgesetzt, wo dann Pinochet eine Polizei- und Folterdiktatur aufgebaut hat. Dann waren die ganzen Gewerkschafter weg und sind verschwunden, in Anführungszeichen. Und dann konnte man dieses neoliberale System aufbauen. Das heißt, das passt sehr gut zueinander. Es hat 2006 dann in der Welt einen Artikel gegeben, wo diese Forderung von dem Friedrich August von Hayek aufgenommen wurde. Das war ein Mensch, André Lichtschlag heißt der, der gibt ein Magazin raus, Eigentümlich frei, schreibt auch ständig über die Alternative für Deutschland. Konrad Adam hat auch in seinem Magazin Eigentümlich frei publiziert. Und André Lichtschlag gibt auch Bücher heraus, zum Beispiel von Akif Perinci, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist ein Katzenkrimi-Autor, der aber auch extrem schwulenfeindlich auftritt. Ein Buch von ihm heißt Die große Verschwulung. Und der Lichtschlag, der hat auch in der Welt in einem Artikel geschrieben, entzieht den Netto-Staatsempfängern das Wahlrecht. Also entzieht den Menschen, die mehr Geld vom Staat erhalten, als sie einziehen, das Wahlrecht. Das war jetzt kein Artikel in einer Provinzzeitung oder in so einem Esoterikblatt, sondern tatsächlich in der Welt, ja, einer der größten Zeitungen. Das hat für Aufsehen gesorgt und dann hat der Konrad Adam reagiert und hat 2 Wochen später den Artikel geschrieben, also im gleichen Jahr 2006, Wer soll wählen? Und hat dann André Lichtschlag verteidigt. Und er meinte, man muss einfach nur mal in die Geschichte gucken. Wenn man in die Geschichte rein sieht, dann stellt man fest, dass das Wahlrecht immer gekoppelt war am Besitz. Und das ist auch vernünftig, weil nur wer Besitz hat, weiß, was Verantwortung ist. Und wer keinen Besitz hat, weiß ja gar nicht, was Verantwortung ist. Und wieso soll der denn wählen dürfen? Also nur der Besitz schien eine Garantie dafür zu bieten, dass man vom Wahlrecht verantwortlich Gebrauch machte. Diese Artikel, die kann man aus dem Netz, die kann man alle im Netz nachlesen. Die sind alle dokumentiert bei der Welt. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, aber er argumentiert tatsächlich so, dass das allgemeine Wahlrecht kein Fortschritt war, weil seit dem allgemeinen Wahlrecht, seit alle wählen dürfen, also auch Besitzlose, seit die wählen dürfen, haben die Passiven ein Übergewicht und lähmen die Aktiven. Und das führt dann dazu, dass eben 38 Millionen Erwerbstätigen und 20 Millionen Rentner und so weiter durchfüttern müssen. Und das soll halt geändert werden. Das sind halt neoliberale Positionen. Und dafür steht Konrad Adam. Konrad Adam war lange Zeit Vorsitzender der AfD, der ist beim Essener Parteitag quasi abgewählt worden, ist jetzt aber immer noch Chef der in Gründung befindlichen Stiftung, Parteienstiftung von der AfD, der Erasmus-Stiftung, und hat damit letztlich dann auch wiederum sehr viel Einfluss. Dieser Hayek, der ist immer noch sehr wichtig, es gibt eine ganze Reihe von Hayek-Gesellschaften, vor Ort, aber auch bundesweit und auf europäischer Ebene, auf Bundesebene gibt es diese Hayek-Gesellschaften, und die Hayek-Gesellschaft in Deutschland, die hat sich parallel zum Essener Parteitag, als sich die AfD gespalten hat, hat sich diese Hayek-Gesellschaft auch gespalten, und zwar auch wegen ähnlichen Positionen. Es war damals eine Auseinandersetzung, wo auf der einen Seite Hans-Olaf Henkel stand, als jemand, der neoliberale Position vertritt, aber transatlantisch orientierte neoliberale Positionen, also der halt gefordert hat, wir müssen halt mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Und daneben gab es dann Gruppierungen oder Einzelpersonen wie Beatrix von Storch, die auch neoliberale Positionen vertritt, aber eher in Richtung Putin gehen will. Das war halt der Grund für die Spaltung der AfD, und das war auch bei der Hayek-Gesellschaft der gleiche Grund für die Spaltung. Auch mit denselben Ergebnissen. Hans-Olaf Henkel musste aus beiden austreten und Beatrix von Storch ist geblieben. In der AfD gibt es dann noch eine sogenannte libertäre Alternative. Da macht zum Beispiel dieser Sven Tritschler mit. Die haben ein 20-Punkte-Programm aufgesetzt. Das kann man bei Facebook nachlesen. Ich gehe jetzt auf 6 Punkte kurz ein. Da steht, wir fordern drastische Steuersenkung und eine Reduzierung der Staatsquote. Wir fordern eine vollständige Privatisierung aller, auch teilweise im Staatsbesitz befindlicher Unternehmen. Wir fordern das Ende aller staatlichen Entwicklungshilfe. Wir fordern die Abwicklung des staatlichen Rentensystems. Wir streben auf lange Sicht den reinen Minimalstaat an, wir fordern ein liberaleres Waffenrecht. Ja, das heißt, die wollen den Staat reduzieren darauf, dass er die Grenzen schützt und dass er Eigentum schützt. Alles andere soll privat geregelt werden oder durch Unternehmen halt. Das ist aber nur aktuell die Position. Das ist kein Entwurf, sondern das ist... Das ist eine Position von der Libertären Alternative, also einer Gruppierung innerhalb der AfD. Das ist jetzt nicht die AfD, das ist eine Position innerhalb der AfD. Also ich bin jetzt ja bei dem neoliberalen Flügel. Aber das wird vertreten von Sven Tritschler und der ist der Chef der Jungen Alternative, zusammen mit Markus Kronmeier. Markus Kronmeier ist eher, der sagt, Höcke ist ein großes Vorbild, ne? Und der andere ist eben Sven Tritschler, der eben für diese radikalen neoliberalen Position steht. Dann Alice Weidel. Sie hat studiert bei Professor Oberender in Bayreuth. Professor Oberender ist ein Neoliberaler, der hat immer gefordert, dass das Gesundheitssystem stärker privatisiert wird. Und bekannt geworden von Professor Oberender ist eine Forderung, dass Arbeitslose in Zeiten der Not erstmal ihre inneren Organe verkaufen sollen, bevor die den Staat zur Last tragen. Das ist halt auf den Punkt gebracht, zeigt das halt die Kälte dieser Neoliberalen. Und Professor Oberender ist inzwischen verstorben, also der ist kein Mitglied der AfD, das erlebt hat nicht mehr. Aber Professor Oberender war auch mit dabei, war einer der ersten Unterzeichner von der Wahlalternative 2013, die ja die Vorläuferorganisation war, die im September 2012 gegründet wurde und direkt zur AfD geführt hat. Und Alice Weidel ist von ihm protegiert worden, das heißt, wenn er zu Kongressen gefahren ist, hat er sie mitgenommen und sie hat ihre Doktorarbeit auch bei ihm geschrieben. Also sie fordert das jetzt nicht, aber sie kommt aus dieser Denkrichtung. Gut, komme ich zum christlichen Fundamentalismus. Da sind zwei Gruppierungen sehr wichtig. Das ist einmal der Pforzheimer Kreis oder die Kraft, Christen in der AfD, und Beatrix von Storch und ihr Netzwerk der Zivilen Koalition. Jetzt fangen wir an mit dem Pforzheimer Kreis. Die nennen sich halt nach Pforzheim, weil sie sich da getroffen haben. Die haben auch eine eigene Website und auf dieser Website gibt es so Grundsatzpapiere und bei diesen Grundsatzpapieren kommt immer wieder auch Pegida zum Tragen. Sie sagen halt, dass Pegida sei wichtig, an Pegida-Demonstrationen teilzunehmen, sei quasi Christenpflicht. Dann sind sie extrem gegen Abtreibung. Sie haben in Stuttgart erfolgreich gegen die größte Abtreibungsklinik demonstriert. Die hat dann geschlossen, weil sie keine neuen Räume gefunden hat. Und das hat dann nicht zur Folge, dass es weniger Abtreibungen gibt, aber es hat zur Folge, dass die Nach- und Vorsorge bei Abtreibung halt schlechter ausfällt, weil diese Abtreibungsklinik war bekannt dafür, dass sie halt eine sehr gute Nach- und Vorsorge macht. Da waren die halt schon erfolgreich, das heißt, die AfD ist nicht erst dann erfolgreich, wenn sie gewählt wird und dann Regierungsverantwortung übernimmt, wie man immer sagt, sondern sie sind jetzt ja auch schon aktiv. Das heißt, sie machen jetzt schon Demonstrationen, sind beteiligt an der Demo für alle in Stuttgart, machen diese Demonstrationen für Abtreibungskliniken oder in Erfurt-Demonstrationen und so weiter. Sie fordern halt Abschaffung der Antidiskriminierungsgesetze. Das ist aber nichts Typisches für diesen Pforzheimer Kreis, sondern das ist quasi Konsens innerhalb der AfD. Dann Beatrix von Storch. Das ist hier zu sehen, das ist Beatrix von Storch. Das ist ein Foto jetzt, da demonstriert sie bei dem Marsch für das Leben in Berlin. Das ist ein Foto von 2014. Und da sieht man, sie ist halt direkt in der ersten Reihe. Und sie hat ein riesen Netzwerk. Also sie ist quasi schon reingeboren in ein Netzwerk, weil ihre Familie ist Hochadel und ein sehr politischer Hochadel. Das kann man daran sehen, dass sie einen Cousin hat, Philipp von Preußen. Das wäre der deutsche Kaiser, so, wenn wir nicht eine Demokratie eingeführt hätten. Und wenn sein Vater nicht eine Bürgerliche geheiratet hätte, der ist auch Monarchist, sagt er auch sehr deutlich, er ist dafür, dass die Monarchie wieder eingeführt wird. Es wäre viel besser, wenn wir einen König hätten statt einen Präsidenten, weil ein König kostet weniger Geld, weil bei dem Präsidenten muss man immer die Pension mitbezahlen und so. Und der ist sehr aktiv auch bei diesen Anti-Abtreibungs-Geschichten und hat mit Beatrix von Storch 2014 so ein Vorprogramm gemacht. Das heißt, er ist nicht nur ein Verwandter von ihr, sondern die arbeiten auch zusammen. Dass es so eine Verbindung gibt zum christlichen Fundamentalismus, also er selber ist auch Pastor, hat 7 Kinder, das erklärt sich auch aus diesem Hochadel, weil bei den Evangelischen war das so, dass die Landesfürsten bis 1918 gleichzeitig auch die Kirchenfürsten waren. Also die Katholiken und Katholikinnen haben ja einen Papst. Bei den Evangelischen ist es so, dass war Landessache und damals waren die Herzöge die Kirchenfürsten. Das heißt, Beatrix von Storch wäre quasi auch, ja, sie nicht, sie ist eine Frau, aber ihr Mann wäre dann halt Kirchenfürst. Dann Georg Habsburg, war angeheiratet, also ihre Cousine Eilika von Oldenburg, Beatrix von Storch ist eine geborene Beatrix, Herzogin von Oldenburg. Ihre Cousine Eilika von Oldenburg hat Georg Habsburg geheiratet. Sein Bruder wäre der Kaiser von Österreich-Ungarn, also auch direkt Nachfolger von vom Kaiser, oder war es König, weiß ich gar nicht, Monarch. Der wohnt in Ungarn und die Habsburger haben für sich reklamiert, dass sie quasi Ungarn in die EU reingeholt haben. Und Georg Habsburg hat letztens noch einen Artikel veröffentlicht oder ein Interview veröffentlicht in dem Magazin von Beatrix von Storch in der Freien Welt und hat Orban als werbenden Patrioten gefeiert. Das heißt, auch da gibt es politische Zusammenarbeit. Dann Paul von Oldenburg, ihr Cousin, der arbeitet für eine Gesellschaft, die heißt Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum. Die wurde in den 60er Jahren gegründet in Brasilien gegen den Linkskatholizismus, also gegen die Theologie der Befreiung. Und sie heißt Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum, weil es damals sehr viel um Bodenreformen ging und um die Verteidigung des Großgrundbesitzes von den Großgrundbesitzern in Brasilien. Auch da gibt es eine Parallele, weil als Beatrix von Storch angefangen hat, politisch zu arbeiten, war eine erste Gruppe, eine Gruppe von studentischen Adligen, die gefordert haben, dass die Großgrundbesitze aus der Ex-DDR wieder an den Adel zurückgegeben werden, die damals halt verstaatlicht wurden in der DDR. Und Paul von Oldenburg und die TFP ist auch eine monarchistische Organisation, die fordern halt einen Vorrang für den Adel. Der Adel muss wieder vorrangig behandelt werden und fordern halt Ungleichheit, also auf allen Ebenen. Mehr Ungleichheit zwischen Arbeitnehmer und Unternehmer, mehr Ungleichheit zwischen Frauen und Männern, mehr Ungleichheit zwischen Hand- und Kopfarbeit, also auf allen Ebenen mehr Ungleichheit. Paul von Oldenburg sitzt übrigens in Brüssel und auch Beatrix von Storch ist im Europäischen Parlament und die arbeiten quasi in Brüssel auch zusammen. Dann hat Beatrix von Storch eine Gruppe aufgebaut, Zivile Koalition nennt sie sich. Das ist ein Kampagnennetzwerk. Dazu gehört Freie Weltnet, das ist ein Internetmagazin und Internetseiten wie Abgeordnetencheck oder EU-Check. Das sind Seiten, da werden Politiker und Gut und Böse eingeteilt. Es gibt gleichzeitig eine Eingabemaske, um dann E-Mails zu schreiben an die bösen Politiker. Und das ist sehr effektiv, weil Beatrix von Storch brüstet sich damit, dass sie in den letzten Jahren es geschafft hat, mit diesen Eingabemasken und mit Petitionen, die sie gestartet haben, insgesamt 2 Millionen E-Mails an Abgeordnete verschickt zu haben. Und 2 Millionen E-Mails an Abgeordnete, also wir haben ja gar nicht so viele Abgeordnete, das wollen wir ja einfach aufteilen, dann sieht man, wie viel das ist. Das ist schon heftig. Das sind ja nicht einfach jetzt Unterschriften, sondern wirklich E-Mails. Und das ist quasi die Art der Politik, die die macht. Also ein Bombardement von Massenmails und quasi eine Suggerierung einer Massenbewegung. Dann gehört dazu Bürgerwelle direkte Demokratie. Da wird eben gefordert, dass der Parteienstaat abgebaut wird, dass die Parteiendemokratie abgebaut wird. Klingt erstmal gar nicht so verkehrt, es gibt ja auch korrupte Politiker, aber die wollen natürlich letztlich dahin, dass eben einzelne Personen wichtiger werden und Parteien unwichtiger werden. Also Direktwahlen von Bundespräsidenten, Direktwahlen von Landespräsidenten, Abschaffung der Parteienstiftung, kleinere Parlamente und so weiter. Das heißt, eher so ein Volkführerprinzip. Und da arbeitet Vera Lengsfeld mit. Vera Lengsfeld macht schon seit längerer Zeit eigentlich eher AfD-Politik, obwohl sie CDU-Mitglied ist. Hat da auch schon sehr viel Kritik eingefahren von der CDU. Familienschutz.de und Demo für alle, die sind zuständig für ja, eine Politik gegen, ja, gegen Frauenrechte, gegen homosexuellen Rechte. Die Demo für alle wird direkt organisiert von Beatrix von Storch. Das hat sie auch selber gesagt. Das hat sie vor einem Jahr in Hamburg im Januar 2015 bei einer Veranstaltung gesagt, ganz freimütig. Sie wissen ja, dass ich die Demo für alle in Stuttgart organisiere. Die Demo für alle in Stuttgart, das ist eine Demonstration, wo gefordert wird, dass es, ja, dass das Bildungsprogramm geändert wird, also dass nicht über Homosexualität in Schulen berichtet wird, sondern dass es sehr regressiv wieder gehandhabt werden soll. Und inzwischen bestreitet sie das. Also inzwischen wird gesagt, nein, die AfD hat mit der Demo für alle in Stuttgart nichts zu tun. Das ist aber ein Trick. Also das ist, die arbeiten immer noch zusammen. Und die sagen jetzt, dass AfD und Demo für alle getrennt sind, weil die eben auch die CDU brauchen, um, wenn die halt Gesetze ändern wollen auf europäischer Ebene oder auf, in Deutschland oder auf Länderebene, dann wäre es ja nicht so gut, wenn die AfD und Demo für alle gleichgesetzt wird, weil dann die CDU natürlich nicht mitspielt. Deswegen halt wird versucht, das getrennt zu handhaben. Dann ist sie stellvertretende AfD-Vorsitzende. Sie ist gleichzeitig noch Parteivorsitzende der AfD in Berlin. Sie war bis vor einer Woche noch Mitglied in der Europäischen Christlichen Politischen Bewegung. Das ist eine Europapartei. Es gibt auf europäischer Ebene auch Parteien. Da ist sie jetzt rausgeflogen. Und zwar deswegen, weil sie gesagt hat, dass an der Grenze auf Frauen und Kinder geschossen werden soll, letztlich. Und das wollte halt diese Europäische Christliche Politische Bewegung nicht mittragen. Die AfD hat eine Allianz geschlossen mit der FPÖ. Und das fand diese Europäische Christliche Politische Bewegung auch nicht so toll. Deswegen ist sie da jetzt rausgeflogen. Und wie gesagt, sie ist halt Mitglied in der Haag-Gesellschaft. Das heißt, es ist ein Riesennetzwerk und es ist nur ein Netzwerk von vielen in Europa. Diese zivile Koalition hat ein Pendant, also eine ähnliche Westergruppierung, ein ähnliches Netzwerk, das nennt sich Citizen Go, das ist aus Spanien. Die wiederum arbeiten zusammen mit einer militanten Gruppe in Mexiko, einer ultrakatholisch militanten Gruppe in Mexiko. Und von diesen Netzwerken gibt es ganz viel. Also ich könnte dazu auch noch eine eigene Veranstaltung machen und deswegen beende ich das jetzt lieber, damit ich mal zum dritten Punkt komme. Also nur ganz kurz noch, hier bei Facebook zeigt sich halt, wie die zusammenarbeiten. Also Paul von Oldenburg schreibt bei Facebook was, dass ein unheiliger Geist im Vatikan weht. Ne? Also der ist gegen Franziskus eingestellt. Franziskus ist halt viel zu gutmenschlich. Es gibt auch den Begriff der Clerical Correctness, also das ist halt die politische Correctness in der Kirche. Die regen sich darüber auf, dass es viel zu viele Gutmenschen in der Kirche gibt. Es wird ein unheiliger Geist, sagt jemand vom Opus Dei, und Beatrix von Storch pflichtet den dann bei. Oder Paul von Oldenburg greift das Zentralkomitee der deutschen Katholiken an, weil die über Homosexualität diskutieren, und sagt ihm, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist auf dem Weg in die Finsternis. Und Beatrix von Storch, also seine Cousine, sagt dann, ja, das ZDK meets EKD, also die treffende evangelische Kirche Deutschlands, toll. Ja, das, also sagt, EKD ist schon längst in der Finsternis, weil die auch über Homosexualität diskutieren. Das heißt, die greifen quasi die Kirche an, weil sie sagen, die Kirche ist längst nicht mehr die wirkliche Kirche, sondern irgendwas anderes. Ach, so zum Opus Dei noch ganz kurz. Da komme ich jetzt quasi auch direkt zu Höcke. Die AfD in Thüringen hat letztens eine Klausurtagung gemacht, unter anderem zum Thema Familie, und haben dann jemanden vom Opus Dei eingeladen, der ihnen quasi dann erklärt hat, wie Familienpolitik auszusehen hat, nämlich den, wie heißt der jetzt noch, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, Liminski, Jürgen Liminski vom Opus Dei. Gut. Komme ich zum völkischen Nationalismus. Dafür stehen Leute wie Alexander Gauland und Björn Höcke. Alexander Gauland, dem wird das meistens nicht zugetraut, weil er aus der CDU kommt und jahrelang CDU-Mitglied war, auch Verantwortung hatte in Hessen bei der CDU. Wenn man sich anschaut, Björn Höcke, welche Verbindungen er hat, dann muss man halt verschiedene rechte Bewegungen unterscheiden. Und oftmals wird, also bei den besseren Artikeln wird oftmals gesagt, es gab zum Beispiel einen Artikel in der Zeit, wo gesagt wurde, Höcke ist kein Nazi, sondern Höcke, man muss da sehr genau sein, es bringt halt nichts, wenn man jetzt Leute als irgendwie pauschal als Nazis bezeichnet, sondern man muss es genau benennen. Und wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man, der arbeitet mit bei der Neuen Rechten, der arbeitet sehr eng zusammen mit Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik. Und das stimmt, aber ich denke, man kann nicht sagen, dass Höcke kein Nazi ist. Ne? Also auch das wäre pauschalisierend, weil wieso soll er kein Nazi sein? Ne? Also das, da muss man halt genauer gucken. Und man sieht dann halt, dass er ganz verschiedene Verbindungen hat. Er hat tatsächlich Verbindungen zum Institut für Staatspolitik, da werde ich gleich darauf eingehen, was das ist. Er hat ganz enge Verbindungen zu dieser sogenannten Stahlhelm-Fraktion der ehemaligen rechten CDU, unter, das fing an mit Dregger und so weiter. Da hat er Kontakt zu Heiner Hofsamer, zu Martin Hohmann. Martin Hohmann ist aus der CDU rausgeflogen wegen antisemitischer Äußerungen. Der hat die Juden als Tätervolk bezeichnet und ist dann damals aus der CDU rausgeflogen. Der hat jetzt in Fulda kandidiert für die AfD und hat da auch ziemlich viel Stimmen geholt. Und Alexander Gauland kommt auch aus diesem Umfeld der Stahlhelm-Fraktion der CDU. Die haben sehr viele Kontakte zu sehr rechten Kreisen gehabt, Wittigebund und so weiter. Genau. Dann gibt es die rechten Burschenschaften, zu denen Höcke Verbindungen hat. Der hat in Gießen und Marburg studiert. Gießen und Marburg sind bekannt für die rechten Burschenschaften. Und einer aus diesen rechten Burschenschaften, aus der Germania Marburg, der auch führend ist in der deutschen Burschenschaft, ist Torben Prager. Und Torben Prager hat letztens ein Praktikum gemacht bei der AfD in Thüringen, also bei der AfD-Landesfraktion unter Björn Höcke. Also auch da gibt es sehr enge Verbindungen. Auch Gauland ist übrigens letztens 2013, aufgetreten eben bei der sehr rechten Burschenschaft in Marburg. Gut, als viertes dann völkische Neonazi-Szene. Auch dahin hat Björn Höcke Kontakt, das hat er auch zugegeben. Da werde ich gleich nochmal konkret drauf eingehen. Zunächst möchte ich aber klären, was ist eigentlich die Neue Rechte, weil das ist halt nicht ganz so bekannt, obwohl dieses Institut für Staatspolitik immer mehr von sich reden macht. Die Neue Rechte hat einen geschichtlichen Bezug, und zwar einen ähnlichen geschichtlichen Bezug wie die Nationalsozialisten. Sowohl die Nationalsozialisten als alte Rechte, wie auch die Neue Rechte, beziehen sich auf die konservative Revolution, das war die sogenannte Weg-von-Weimar-Bewegung in der Weimarer Republik, die halt die Demokratie nicht akzeptiert haben in der Weimarer Republik. Und das waren Leute wie Möller von Hindenburg, Oswald Spengler oder Edgar Julius Jung. Und die Bücher werden inzwischen auch wieder aufgelegt vom Institut für Staatspolitik bzw. von dem Verlag. Die Neue Rechte, mit dem Begriff Neue Rechte, ist entstanden unter Alain de Benoist. Der hat den Begriff geprägt, Nouvelle Droite, also die Neue Rechte, Ende der 60er Jahre. In Deutschland war es dann das sogenannte Thule-Seminar, das dann diese Diskussion aufgenommen hat und weitergeführt hat. Und aktuell gibt es in Deutschland eine Spaltung der Neuen Rechten. Es gibt einen realpolitischen Flügel der Neuen Rechten, die sagen, wir haben aktuell die einmalige historische Chance, dass wir rechts von der CDU, CSU eine Partei aufbauen können, und das dürfen wir jetzt nicht vermasseln, das müssen wir jetzt halt durchziehen, und da müssen wir jetzt Kreide schlucken und keine Maximalforderung stellen, sondern Realpolitik, Pragmatismus ist da jetzt gefragt. Die haben vor allen Dingen gesetzt auf Henkel und Lucke und setzen jetzt eher auf Frau Petri und die eher sogenannten gemäßigten Kreise in der AfD. Daneben gibt es dann die sogenannte metapolitische Neue Rechte, die wollen eher einen Kulturkampf, und die sagen, Parteien sind schön und gut, aber wir dürfen die Partei jetzt nicht allzu ernst nehmen. Parteien sind Mittel zum Zweck, wir müssen eine Bewegung aufbauen, wir müssen einen Kulturkampf führen, wir müssen die Hegemonie, also die Vorherrschaft in Deutschland gewinnen. Bei der realpolitischen Neuen Rechten sind das vor allem Dieter Stein als Herausgeber der Jungen Freiheit. Junge Freiheit ist ein rechtes Wochenblatt. Und Karl-Heinz Weismann von der Bibliothek des Konservatismus in Berlin. Bei der metapolitischen Neuen Rechten ist es Götz Kubitschek, der hat das Institut für Staatspolitik mitgegründet, gibt den Antaios Verlag heraus, in dem zum Beispiel die Herrschaft der Minderwertigen von Edgar Julius Jung neu aufgelegt wurde, oder das Magazin und Internetmagazin Secession. Dabei sind dann auch Erik Lehnert oder Andreas Lichert. Andreas Lichert auch vom Institut für Staatspolitik, der gleichzeitig aber auch im Hessischen Landesverband der AfD im Vorstand sitzt. In der AfD ist die Neue Rechte aktiv, in der AfD bzw. auch im Rand der AfD, und zwar mit Institutionen und mit Einzelpersonen. Institutionen in der AfD sind die Erfurter Resolution, Patriotische Plattform und große Teile der Jungen Alternative. Die Erfurter Resolution ist entstanden, nachdem Götz Kubitschek und seine Lebensgefährtin Ellen Kosica Mitglied werden wollten in der AfD. Das war zum Teil erfolgreich, das heißt, sie waren für zwei Tage waren die Mitglied in der AfD im Januar 2015, sind dann noch unter Lucke und Henkel rausgeworfen worden, und daraufhin haben dann Poggenburg und Höcke und Tilschneider ist von der Patriotischen Plattform, haben gesagt, das geht nicht. Kubitschek ist Bestandteil, ist einer der Besten, der muss Mitglied werden in der AfD, und haben dann die Erfurter Resolution gegründet. Zur Erfurter Resolution, die hatten dann irgendwann 2000 Mitglieder, und dann ging halt der Kampf in der AfD los, setzen sich Lucke durch oder setzt sich Höcke durch, und Frauke Petri hat sich auf die Seite von Höcke geschlagen, Gauland hat sich auf die Seite von Höcke geschlagen, und damit waren dann Henkel und Lucke in der Minderheit und sind dann quasi rausgeworfen worden. Das heißt, die Erfurter Resolution hat sich durchgesetzt. Die Patriotische Plattform ist ein Bestandteil also eine Diskussionsplattform innerhalb der AfD, und ja, Junge Alternative, das ist eben der Jugendverband, und einer der Chefs ist Markus Kronmeier, der ganz deutlich sagt, sein großes Vorbild ist Björn Höcke. Zu den Akteuren gehören dann Björn Höcke, Hans-Thomas Tilschneider, Andreas Lichert, Markus Kronmeier, André Poggenburg. André Poggenburg ist der Chef der AfD in Sachsen-Anhalt. Die haben gerade 24% geholt in Sachsen-Anhalt und sind mit 25 Leuten eingezogen in Sachsen-Anhalt. Das heißt, da bildet sich jetzt ein Kreis von Landesfraktionen. Die haben gerade eine Landesfraktionsklausurtagung gehabt mit diesen drei Kreisen, die alle sehr weit rechts sind. Also in Brandenburg ist das der Gauland mit Kalbitz als rechter Hand. Kalbitz ist auch sehr weit rechts. Dann die AfD unter Poggenburg in Sachsen-Anhalt und eben die AfD in Thüringen unter Björn Höcke. Benjamin Neuter habe ich hier noch aufgeführt als Beispiel für einen rechten Burschenschaftler. Benjamin Neuter hatte, als erstmalig ein schwarzer Burschenschaftler beim Burschenschaftstreffen aufgetaucht ist, dem eine Banane unter die Nase gehalten, und an dem Tisch von dem Benjamin Neuter wurden Affengeräusche nachgeahmt. Das heißt halt, das zeigt, wie rassistisch diese Gruppe ist. Und ein weiterer Burschenschaftler in der Patriotischen Plattform ist Mandic aus Baden-Württemberg, der Obama als Quotenleger bezeichnet hat. Also das heißt, die sind extrem rassistisch. Am AfD-Rand ist es die Junge Freiheit, eben dieses Magazin von die Wochenzeitung von Dieter Stein, das Institut für Staatspolitik, Secession, mit dabei ist seit mindestens Januar 2015 auch Kompakt, das Magazin von Jürgen Elsässer. Jürgen Elsässer war mal ein Linker, ist jetzt aber ganz deutlich der neuen Rechten zuzuordnen und arbeitet seit anderthalb Jahren jetzt mit Götz Kubitschek zusammen. Die identitäre Bewegung ist hier noch wichtig. Die kommt auch aus Frankreich, genau wie die Neue Rechte. Block Identitär, die ist in Österreich relativ stark, nennt sich selber Jugendbewegung. Und die arbeiten sehr stark mit popkulturellen Elementen, also sehr viel mit Bildern, mit Videos, geben sich sehr viel Mühe bei diesen Videos und Bildern und propagieren Blockaden. Also in Frankreich gibt es dann Brückenblockaden. In Österreich haben wir auch zum Teil eine Grenze blockiert. Gegen die Überfremdung haben wir einfach eine Grenze zugemacht. Und das sind halt die Methoden. Der Martin Sellner von der Identitären Bewegung aus Österreich hat jetzt vor kurzem ein dreiwöchiges Praktikum am Institut für Staatspolitik in Schnellroda, also in Sachsen-Anhalt, gemacht bei dem Götz Kubitschek. Genau, wichtig noch Karl-Albrecht Schachtschneider als eine Person. Und zwar sagt Karl-Albrecht Schachtschneider, ist Jurist, der sagt, es gilt das Widerstandsrecht, Paragraph 20, Merkel ist eine Volksverräterin und darauf arbeiten die halt hin. Also Elsässer, Kubitschek, Schachtschneider, die sagen, wir leben in einem Zustand der Illegalität und das muss geändert werden, aber da werde ich gleich nochmal kurz drauf eingehen. Die Frage ist jetzt, wie benennen wir das? Also Rechtspopulismus als Begriff finde ich nicht so treffend, nationalkonservativ finde ich auch sehr verharmlosend. Die einzigen, die momentan von Faschismus sprechen, das sind die Rechten, also das sind diejenigen, die ständig vom Meinungsfaschismus sprechen, von der SA-Antifa, von rot lackierten Faschisten. Ich finde, bei diesen Leuten müsste man wieder diskutieren, ob man da von Faschismus spricht. Bei dem Faschismus, aber da muss man auch sehr genau sein. Also das ist eben gefährlich, den Begriff zu benutzen, ohne zu wissen, was man da eigentlich sagt. Autorität ist nicht Faschismus und Rassismus ist auch nicht Faschismus, also muss man sehr genau sein. Bei den Faschismus-Theoretikern gibt es so zwei Linien. Die einen, das sind dann eher Historiker, die sagen, Faschismus ist eine Zeitepoche, das war das, was damals passiert ist, das war Mussolini, das war Hitler, das war Faschismus. Und Faschismus kann es heutzutage nicht mehr geben, weil das eben festgelegt ist auf eine bestimmte Zeit. Also auch das Mittelalter kann es nicht mehr geben, das ist auch festgelegt auf eine bestimmte Zeit. Und deswegen kann es auch das Mittelalter nicht mehr geben, deswegen kann es auch Faschismus nicht mehr geben. Daneben gibt es dann Faschismus-Theoretiker, die sagen, Faschismus ist eine Ideologie und die kannst du natürlich immer wieder geben. Und das ist, die sagen, Faschismus ist ein Gedankengebäude, genau wie Sozialismus auch ein Gedankengebäude ist oder ja, Sozialdemokratie, das sind halt Gedanken, das sind und da gibt es Idealtypen, die kann man herausfiltern, da kann man sagen, okay, das ist eine sozialistische Idee, das ist eine sozialdemokratische Idee, das ist eine liberale Idee oder das ist eine faschistische Idee. Und ich habe mich dann auf einen Faschismustheoretiker bezogen, der eine Minimaldefinition hat von Faschismus, der quasi den Kern von faschistischen Ideologien herausgearbeitet hat und er sagt, eine faschistische Ideologie liegt dann vor, wenn ein palingenetischer Ultranationalismus bedient wird. Palingenetischer Ultranationalismus, das sind jetzt vier Wörter in zwei Begriffen, lässt sich ganz einfach auflösen, also klingt erstmal sehr kompliziert, ist aber sehr einfach. Ultranationalismus liegt dann vor, wenn man von einem wesenhaften Volk spricht, also der Verfassungspatriotismus der Vereinigten Staaten ist zum Beispiel kein Ultranationalismus, weil man kann einfach Amerikaner werden, wenn man da geboren wird oder wenn man einfach den Pass hat, dann ist man US-Amerikaner. Daneben gibt es zum Beispiel die Burschenschaften, die ich gerade da aufgeführt habe, dieser Torben Braga, der würde sagen, Burschenschaftler darf nur werden, wer nachweist, dass auch seine Vorfahren schon Deutsche gewesen sind. Da reicht es nicht aus, dass man Passdeutscher ist, dass man einen Pass hat, wo drauf steht Deutscher, sondern also Deutsch sein ist was ganz anderes. Deutsch sein hat was mit dem Wesen zu tun. Ja, das ist damit gemeint. Das ist halt dieser wesenhafte Nationalismus. Ein organisch gewachsenes Volk, das wäre dann ein wesenhaftes Volk, das wäre Ultranationalismus. Bei Palingenese, das meint so viel wie Neuerweckung, Wiederauferstehung, also eine Revolution, eine nationale Revolution, wo das Volk wieder geheilt ist, wo das Volk zu seinem Eigentlichen kommt. Und wenn das beides zusammenkommt, also dieser Ultranationalismus auf palingenetische Revolutionsgedanken trifft, dann kann man von Faschismus sprechen. Und genau das haben halt die Nazis gemacht in der Weimarer Republik. Da hat die SA eben immer wieder Deutschland erwache geholt. Also Deutschland erwache wäre typisch palingenetischer Ultranationalismus. Deutschland, da wird ein Volk angesprochen als Volk, als deutsches Volk. und erwache dann eben, steh wieder auf, sei wieder du selbst, komm wieder zu deinem Eigentlichen. In faschistischen Ideologien ist dann ständig die Rede davon, dass Deutschland verfallen ist, degeneriert ist, dekadent geworden ist, entartet ist, und Deutschland muss befreit werden von seinen Entartungen, von seiner Degeneration, von seiner Dekadenz. Und dann, wenn Deutschland durch ein tiefes Tal gegangen ist, durch ein tiefes Tal der Tränen, dann ist Deutschland wieder erwacht und dann gibt es wieder das geheilte deutsche Volk. Das sind so diese Ideen nach Roger Griffin, es gibt verschiedene Faschismustheoretiker, aber nach Roger Griffin wäre das die Ideologie des Faschismus. Ich bin dann hingegangen und habe untersucht, ob Björn Höcke nach dieser Definition eine faschistische Ideologie vertritt. Meine Broschüre müsste hier auch ausliegen. Ich habe das für die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht, das sind so 150 Seiten. Da sind dann auch um die 100 Zitate drin von Björn Höcke, die ich untersucht habe. Und der Ultranationalismus, der ist sehr einfach nachweisbar, weil Höcke spricht ständig davon, dass Deutschland organisch gewachsen ist, tausendjährige Geschichte. Und er sagt auch, weil Deutschland ein organisch gewachsenes Volk ist, können wir nicht integrieren. Wir können keine Fremden integrieren. Deutschland ist zwar ein sehr gutmütiges Land, Deutschland war immer sehr gastfreundlich und sehr gutmütig, aber wir können keine Fremden integrieren. Wir können, weil wir organisch gewachsen sind, maximal Menschen, Fremde assimilieren. Und Assimilation bedeutet hundertprozentige Integration. Das heißt, wenn von der Fremdkultur nichts mehr übrig bleibt, dann ist die Integration gelungen, dann ist erfolgreich assimiliert worden. Das ist möglich, aber das geht nur in Einzelfällen. Ja, das ist halt dieser Ultranationalismus von Björn Höcke. Bei der Palingenese muss man differenzierter vorgehen. Da habe ich verschiedene Felder untersucht von Björn Höcke. Zum Beispiel Volkswirtschaft. Also das wird jetzt gerade spannend, weil in den Volkswirtschaften stoßen jetzt demnächst bei der Programmkommission der AfD die verschiedenen Wirtschaftskonzepte aufeinander. Es gibt auf der einen Seite das neoliberale Volkswirtschaftskonzept. Die Neoliberalen brauchen eigentlich keinen Rassismus, die brauchen auch keinen, also theoretisch gesehen, tatsächlich sind sie schon rassistisch, weil die eben einen so Nützlichkeitsrassismus haben und sagen, okay, wir wollen nur die Einwanderer, die, die uns was bringen und die anderen nicht. So, und dann sind wir ganz schnell bei Verehrung von Intelligenz und dass Afrikaner genetisch bedingt dümmer sind als Deutsche, dann sind wir ganz schnell bei Thilo Sarrazin. Aber theoretisch gesehen brauchen die dieses Rassismuskonzept nicht, was allerdings bei den völkischen Volkswirten eben ausschlaggebend ist. Björn Höcke vertritt ein völkisches Volkswirtschaftsmodell, der sagt, die Volkswirtschaft, die wir jetzt haben, die ist entartet, und zwar auf zweierlei Ebenen. Zum einen besteht die Entartung, es spricht tatsächlich von Entartung, zum einen besteht die Entartung darin, dass es einen zinsbasierten Globalkapitalismus gibt, von dem wir uns befreien müssen, da müssen wir austreten, der macht die Menschen kaputt, das ist dieser Casino-Kapitalismus, also eine verkürzte Kapitalismuskritik, die an sich schon strukturell antisemitisch ist, weil man da ganz schnell eben beim Weltjudentum landet und bei den Bankern, die eben schuld sind, dass es den Menschen schlecht geht. Und da wird dann das Kapital unterschieden zwischen raffenden Kapital und schaffenden Kapital. Das schaffende Kapital, das sind die guten Unternehmer, und das raffende Kapital, das sind die Banker und das Judentum. Ja, also da ist man schon sehr schnell beim Antisemitismus. Das ist die eine Linie, ja, also gegen den zinsbasierten Globalkapitalismus, das ist entartet. Aber auch innerhalb Deutschlands ist die Volkswirtschaft entartet, und zwar aufgrund einer dekadenten Anspruchshaltung, die wir uns nicht mehr leisten können. Wir müssen das Sozialsystem, das ist ausgewuchert, wir müssen eben dieses Sozialsystem zurechtstutzen, und die Menschen müssen dann eben klarkommen in einem Werte-, Sitten- und Normgefüge. Ja, die müssen dann eben von der Verwandtschaft durchgezogen werden. Und das ist halt dieses Konzept von Björn Höcke, Wirtschaftskonzept. Und er fordert dann eine organische Marktwirtschaft. Der Begriff organische Wirtschaft ist das Wirtschaftskonzept der Nazis. Die haben sich selber als organische Wirtschaft bezeichnet, also ihr Konzept. Bei Demokratie Und das ist entartet. Der Begriff entartete Demokratie kommt allerdings nicht von Björn Höcke, sondern noch von Bernd Lucke. Aber den würde auch Höcke ohne weiteres unterschreiben. Und zwar sagt Höcke, dass dass die Demokratie in Deutschland ein Problem hat, und das sind die Politiker. Wir haben halt Politikertypen, die ausgewechselt werden müssen. Wir brauchen andere Politikertypen, wir brauchen einen Politikertypus, der mit seiner aufrechten Vaterlandsliebe die Anlagen des Volkes erweckt. Ja, das ist halt die Idee von ihm. Und ich habe mir, also der Begriff Demokratie, also wenn jemand sagt, ich bin Demokrat oder wir brauchen Demokratie, dann heißt das noch nicht, dass er wirklich Demokratie will. Also wenn man sich anschaut, die NPD heißt Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Beatrix von Storch hat auch gesagt, wir brauchen mehr Nationaldemokratie. Also das, und NPD ist ja nicht unbedingt demokratisch. Auch Hitler hat sich als Demokrat verstanden. Er hat in Mein Kampf geschrieben, dass es zwei Formen gibt von Demokratie. Es gibt die jüdische Demokratie und es gibt die germanische Demokratie. Bei der jüdischen Demokratie ist das so, dass sich da die jüdischen Parlamentarier hinter den Parteien verstecken und gar nicht greifbar sind. Und die arbeiten zusammen mit der Judenpresse. Ja, das ist halt so ein Konglomerat von Korruption und Volksverrätertum, Volksverderber und so weiter. Und dann daneben gibt es dann die germanische Demokratie. In der germanischen Demokratie wählt sich das Volk seinen Führer, der dann die Anlagen des Volkes erweckt und das Volk dann eben in ein tausendjähriges Reich führt. Ja, das sind halt verschiedene Demokratievorstellungen, wobei diese Demokratievorstellungen der germanischen Demokratie meiner Meinung nach mit Demokratie überhaupt nichts zu tun haben. Und Björn Höcke vertritt eben eher diese Position, wir brauchen einen neuen Politikertypus, der die Anlagen des Volkes erweckt. Gefordert wird dann eine organische Demokratie, das ist ein Begriff von dem Benoit, der die neue Rechte quasi aufgebaut hat oder gegründet hat. Und bei der organischen Demokratie ist Wahlrecht zum Beispiel kein Menschenrecht, sondern das Wahlrecht erklärt sich aus der Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft. Also auch da sind wir schon wieder bei völkischen Ideen. Dann Geschlechterpolitik, alles dekadent und pervers. Björn Höcke verspricht, dass er Gender Mainstream aus den Schulen und Hochschulen vertreiben wird. Er sagt, also hat er wörtlich so gesagt, spricht, dass er das vertreiben wird. Das ist für ihn eine Geisteskrankheit. Er sieht ein Riesenproblem darin, dass also Europa und Deutschland haben ein Riesenproblem, und das ist der Mangel an Männlichkeit. Wir müssen wieder mehr Männlichkeit haben. Wir brauchen diese Männlichkeit, um mehr Mannhaftigkeit zu bekommen. Und diese Mannhaftigkeit ist wichtig, um wehrhaft zu werden, zum Beispiel in Köln. Ja, also Köln, die Übergriffe in Köln sind ein Problem an fehlender Männlichkeit. So, das, und ja, das ist ein Kernpunkt von Björn Höcke, und zwar in dreierlei Hinsicht. Also einerseits geht es um Bevölkerungspolitik, das hat die Frau Petri ja auch gesagt, als sie gefragt wurde, ob die AfD noch eine Partei, also eine Anti-Euro-Partei ist, hat sie gesagt im Interview mit der Jungen Freiheit, nein, die AfD ist eine Partei der Familienpolitik, und Familienpolitik, das darf man heute wieder sagen, ist Bevölkerungspolitik. Das heißt, sie betreiben Familienpolitik als Bevölkerungspolitik, und sie hat dann auch eine Forderung übernommen von Björn Höcke, nämlich, dass wir eine Volksabstimmung brauchen zu einer Verschärfung des Abtreibungsgesetzes, um zu einer Dreifamilienpolitik zu gelangen. Ja, also Dreifamilienpolitik, das wird von Björn Höcke gefordert, jede Familie soll 3 Kinder bekommen, damit Deutschland nicht ausstirbt. Wir haben halt ein Problem, in Deutschland werden immer weniger Kinder geboren, wir können das nicht auffüllen durch fremde Mächte, durch Fremdvölker, weil die passen ja nicht zu Deutschland, wir sind ja organisch gewachsen, also müssen wir mehr Kinder kriegen. Und Homo-Ehe, die sind ja gar nicht reproduktionsfähig, deswegen muss Homo-Ehe, darf nicht gleichgestellt werden. Homosexualität ist aber auch deswegen ein Problem. Bei Homosexuellen geht es ja nur um Sexualität, sagt Höcke, während bei Männern und Frauen geht es ja um die Polarität der Geschlechter, die überhaupt jetzt unsere Hochkultur ermöglicht hat. So, und er will dann halt zurück zu natürlichen Geschlechterordnung. Ja, das ist eine klare Forderung. Bildungspolitik ist auch alles pervers, 68, er spricht immer von den Gesellschaftsexperimenten, auch bei der Geschlechterpolitik spricht er auch von den Gesellschaftsexperimenten. Es gibt ja übrigens, da werde ich da noch kurz drauf eingehen, eine Ideologie, die davon spricht, dass es einen dritten Totalitarismus gibt. Nach dem Hitlerismus und dem Stalinismus gibt es jetzt den Genderismus. Und der Genderismus, also die Feminismus- und Homo-Lobby, ist auch ein Gesellschaftsexperiment wie die vorangegangenen beiden Totalitarismen, die aber für sehr viel mehr Leid sorgen werden als die vorangegangenen Totalitarismen. Das muss unbedingt gestoppt werden. Und dazu gehören auch die Gesellschaftsexperimente in der Bildungspolitik. Björn Höcke findet eine positive Unterordnungsfähigkeit besser, die halt wieder gelehrt wird. Zu dieser positiven Unterordnungsfähigkeit gehört dann auch, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Und das nicht nur wegen der Wehrhaftigkeit, sondern damit die jungen Männer auch wieder eine Vaterlandsliebe erlernen und sich mit Deutschland identifizieren. Also positive Unterordnungsfähigkeit. Das heißt, auf allen Ebenen diagnostiziert Björn Höcke eine Entartung, eine Dekadenz, eine Degenerierung, einen Verfall. Er sagt, er prognostiziert einen Bürgerkrieg. Er sagt, dass Deutschland durch ein tiefes Tal gehen wird, durch ein Tal der Tränen. Aber dann, so ab 2050, kommt Deutschland wieder zum Eigenen. Deutschland befindet sich in einer Phase der Neurotisierung. Wir sind seit 1945 neurotisiert und befinden uns seither in einem Dämmerzustand. Und aus diesem Dämmerzustand müssen wir wieder erwachen. Das ist also nicht vor 1945 war Deutschland oder die Deutschen neurotisiert, sondern nach 1945. Gut, wenn man sich das anschaut, dann kommt man zum Schluss, nach Roger Griffin zumindest, vertritt Björn Höcke eine faschistische Ideologie. Und zwar idealtypisch. Also er vertritt die so sehr, dass man denken könnte, er hätte das Buch von Roger Griffin gelesen und sich genau danach ausgerichtet. Ich habe von organischer Marktwirtschaft gesprochen. Der Begriff organische Marktwirtschaft ist kein typischer NS-Begriff. Der typische NS-Begriff wäre organische Wirtschaft gewesen. Tatsächlich ist einmal, habe ich im Internet von einer NS-Bauernschaft den Begriff organische Marktwirtschaft 1936 gelesen. Den Begriff organische Marktwirtschaft gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe gegoogelt und habe dann herausgefunden, dass der nur dreimal benutzt wurde, nämlich bei Björn Höcke selber, dann eben bei dieser NS-Bauernschaft und bei einem sogenannten Landolf Ladig. Und das spreche ich jetzt an, weil ich davon ausgehe, dass Björn Höcke dieser Landolf Ladig ist. Und falls er das sein sollte, und ich gehe davon aus, dass er das ist, dann stellt sich Björn Höcke nochmal in einem ganz anderen Licht dar, nämlich nochmal sehr viel krasser. Landolf Ladig ist ein Pseudonym. Ja, das hat auch der Thorsten Heise zugegeben. Thorsten Heise ist ein militanter Neonazi, der hat in Niedersachsen die FAP mit aufgebaut. Das ist quasi eine rechte NPD, und also eine noch rechtere NPD, als die NPD rechts ist. Ist dann mit seinen Kameraden in die NPD reingegangen, ist jetzt NPD-Kader, hat ein Vorstrafenregister, 12 Vorstrafen, hat versucht in Göttingen aus einem Jugendzentrum zu überfallen, hat einen versucht, einen Nigerianer zu überfahren, hat Polizisten verprügelt, also 12 Vorstrafen. Bei einer Hausdurchsuchung von ihm wurde eine Pistole, eine Maschinenpistole und ein Maschinengewehr gefunden. Also ein Bilderbuch, Neonazi quasi. Thorsten Heise gibt die Eichsfeld-Stimme heraus, das ist ein NPD-Blatt, wo der Landolf Ladig geschrieben hat. Und er gibt ein Magazin raus, das heißt Volk in Bewegung, das ist so ein typisch völkisches Blatt, auch rechts von der NPD anzusiedeln. Und der Landolf Ladig hat insgesamt 3 Artikel geschrieben, einmal in der Eichsfeld-Stimme und zweimal eben im Volk in Bewegung. Und dieser Begriff organische Marktwirtschaft, den habe ich in dieser Eichsfeld-Stimme gefunden. Und in dieser Eichsfeld-Stimme wird ein Dorf beschrieben, von dem Landolf Ladig, ein Dorf in Thüringen, und zwar das Dorf Bornhagen mit 200 bis 300 Einwohnern. Und zufälligerweise wohnt Björn Höcke in diesem Dorf Bornhagen. Und bei 200 bis 300 Einwohnern ist es schon sehr zufällig, dass dann da auch dieser Begriff organische Marktwirtschaft benutzt wird, den sonst nur Landolf Ladig und Björn Höcke benutzen. Und das Haus von ihm, das alte Pfarrhaus, das er 2008 da aufgekauft hat, auch das wird da ganz konkret beschrieben. Das heißt, Ladig und Höcke kennen sich zumindest und benutzen die gleichen Begrifflichkeiten. Aber es kommt dann noch sehr viel dicker, nämlich Björn Höcke ist ja Lehrer des Geschichtslehrers, der ist halt verbeamtet. Das heißt, er muss sich zurückhalten bei politischen Äußerungen, vor allem dann, wenn es halt extrem rechte politische Äußerungen sind. Er hat 2006 einen Leserbrief geschrieben und wurde dann aufgefordert, dass er sich zurückhalten soll, ja, weil er viel zu weit rechts ist. Das hat er dann auch fast konsequent gemacht. Er hat 2007 sich mit Dieter Stein unterhalten. Dieter Stein hat ihn gefragt, ob er nicht für die Junge Freiheit schreiben möchte. Da hat er gesagt, nee, geht nicht, aber er konnte unter Pseudonym weiterschreiben. Er hat das dann einmal durchbrochen, er hat 2008 dann nochmal unter seinem Klarnamen geschrieben, in einem Leserbrief der Jungen Freiheit. Und zwar hat der Hans-Olaf Henkel damals in der Jungen Freiheit geschrieben, es gibt keine Alternative zum Kapitalismus. Da hat Björn Höcke gegengehalten und hat gesagt, doch, es gibt den dritten Weg, jenseits von Kapitalismus und Kommunismus gibt es einen dritten Weg, die organische Marktwirtschaft, und hat dann dafür plädiert. Und dieser Leserbrief von ihm ist komplett dann drei Jahre später aufgetaucht in dem ersten Artikel von diesem ominösen Planlauf Ladig in Volk und Bewegung. Und zwar nicht als Zitat, sondern ein Satz findet sich an einer Stelle, ein anderer Satz findet sich komplett an einer anderen Stelle wieder, aber der gesamte Leserbrief ist quasi komplett übernommen. Das heißt, entweder hat Planlauf Ladig einen Leserbrief von 2008 komplett abgeschrieben, aber so, dass er immer wieder an verschiedenen Stellen auftaucht, oder Björn Höcke hat diesen Artikel geschrieben und hat einfach die Sachen, die er vorher schon mal geschrieben hat, einfach eingearbeitet. In diesem Artikel von Landolf Ladig wird dann ein Buch gehypt von Peter Watson. Das ist ein Engländer, der ein tausendseitiges Buch geschrieben hat über die Deutschen, wo die Deutschen gefeiert werden. Die Deutschen hätten so viel für die Welt getan, in der Musik, in der Kunst, in der Literatur, überall, und es sei eigentlich das kulturschaffende Volk schlechthin. Und Landolf Ladig preist dieses Buch und sagt, es ist unbedingt lesen, ein tausendseitiges Werk, ein Opus Magnum von Peter Watson, Genius der Deutschen, unbedingt lesen. Björn Höcke macht jetzt als Parteipolitiker genau dasselbe. Er sagt in seinem Reden mehrfach, Peter Watson unbedingt lesen, tausendseitiges Werk, Opus Magnum, die gleiche Formulierung, Opus Magnum, Genius der Deutschen. Das wäre an sich schon verdächtig, allerdings ist noch verdächtiger, dass das Buch heißt gar nicht Genius der Deutschen, sondern es heißt Der deutsche Genius. Ja, das heißt, da hat sich Höcke wiederum verraten, man macht nicht zweimal denselben Fehler. Das ist so unwahrscheinlich, dass sie beide denselben Fehler machen. Das geht eigentlich konsequent so weiter. In einem zweiten Artikel ist dann die Rede von Postwachstumsökonomie, das macht Björn Höcke auch, er spricht auch von Postwachstumsökonomie. Das sind die einzigen beiden Rechten, die von Postwachstumsökonomie sprechen. Sie sprechen von Reproduktionsökologie beide, natürlich auch vom Bevölkerungsproblem des Bevölkerungswachstums und so weiter. Und eine ganze Reihe von Fremdwörtern, die sonst auch eigentlich sonst niemand benutzt. Entelechie, Homöostase, Entropie. Ich habe da irgendwie 12 Fremdwörter gefunden, die extrem ungebräuchlich sind, die sowohl bei Ladig als auch bei Höcke auftauchen. Dazu muss man wissen, Ladig hat insgesamt nur 10 Seiten geschrieben. Und in diesen 10 Seiten kommt ein Dutzend Fremdwörter vor, die sonst nur Höcke benutzt. Das heißt, Ladig schreibt bei Höcke ab, Höcke schreibt bei Ladig ab und die beiden machen dieselben Fehler. Thorsten Heise und Björn Höcke kennen sich, das haben die zugegeben. Die haben angeblich Kinder in der gleichen Klasse und deswegen kennen die sich. Und dann kommt man schon mal so ins Gespräch. Ein Taz-Reporter meinte, dass er von jemandem gehört hat. Er war halt in Bornhagen und hatte sich da unterhalten. Und da wurde gesagt, dass auch schon mal die Kinder von Björn Höcke bei Thorsten Heise untergebracht sind. Aber Thorsten Heise hat gesagt, nein, Landolf Ladig ist ein älterer Herr, der hat mit Björn Höcke nichts zu tun. Ja, und Björn Höcke sagt, er ist nicht Landolf Ladig, will sich aber dazu nicht äußern, also auch zu diesen ganzen Überzufälligkeiten nicht. Weitere Überzufälligkeiten, wie gesagt, das Haus von Björn Höcke wurde benannt, die kennen sich, und der älteste Sohn von Björn Höcke heißt Landogar, und Landogar und Landolf, das sind germanische Vornamen, die auch extrem ungebräuchlich sind. Es gibt halt in Volk und Bewegung gibt es so einen Trend. Es gibt auch ein Buch, das ist ein Buch gegen biblische Vornamen. Und es gibt da Listen, wo dann gesagt wird, hier gebt euren Kindern vernünftige Vornamen, germanische Vornamen. dann gibt es Listen von Jung- und Männervornamen, für Mädchen- und Jungvornamen. Da sind dann Landogar und Landauf direkt über und untereinander geschrieben. Also das ist auch erklärungsbedürftig. Warum heißt der Landolf und Björn Höckeson Landogar? Alle seine Kinder haben völkische Vornamen, also die heißen Edda, Jordis, Landogar und Rutz. Also auch bewusst gewählt, das ist kein Zufall. Seine Töchter machen rhythmische Sportgymnastik, das war der BDM-Sport. Ja, also auch das passt. Also Björn Höcke ist völkisch, durch und durch, ja, also Fanatiker. Und er kommt eben aus einer Familie, das heißt, seine Eltern, seine Großeltern waren Vertriebene, waren Mitglied in der Landsmannschaft Ostpreußen, sein Vater war Mitglied in der Landsmannschaft Ostpreußen. Sein Vater hat auch in der Jungen Freiheit, hat auch die Junge Freiheit abonniert gehabt und taucht auch immer wieder auf, Solidaritätsadresse für Martin Hohmann und den Antisemitismus-Rauswurf. Und noch problematischer, der Vater von Björn Höcke taucht auf in einer Abonnentenliste von der Bauernschaft. Und die Bauernschaft war eines der krassesten Nazi-Blätter, das wir ja hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Bauernschaft wurde herausgegeben von Thies Christoffersen, der das Buch Die Auschwitz-Lüge geschrieben hat, auf die sich halt alle Auschwitz-Leugner später bezogen haben. Also ich habe mir die Bauernschaft durchgelesen, einige Blätter, und das muss man sich vorstellen, das ist ein DIN A5 Blatt, und auf dem Titelbild ist dann Adolf Hitler abgebildet, oder auf einem anderen Titelbild ist dann mal ein Bild von Adolf Hitler, der war Kunstmaler, ist ein Bild von Adolf Hitler abgebildet, und Thies Christoffersen sagt direkt auch, er ist Adolf Hitler-Fan. Also das heißt, die nehmen überhaupt kein Blatt vor den Mund, und das war natürlich verboten in Deutschland, dieses Blatt. Thies Christoffersen ist dann halt nach Dänemark ausgewandert, und als es in Dänemark auch brisant wurde, war er nicht mehr in seinem Wohnhaus. Da sind dann Leute eingedrungen und haben die Disketten und alles mitgenommen, und damit ist dann auch bekannt geworden, wer alles diese Bauernschaft abonniert hat. Und das heißt, Björn Höcke ist quasi groß geworden in einem Haushalt, wo es Zeitschriften gab, wo gesagt wurde, Auschwitz war eine Lüge. Und so kann man sich auch erklären, wie Björn Höcke tickt. Also für den hat es Auschwitz nie gegeben. Gut, ich komme jetzt quasi zum Schluss. Ich möchte noch kurz auf den völkischen Kulturkampf eingehen, quasi auf diese Metapolitiker innerhalb der AfD oder am Rand der AfD. Da muss man auch mal unterscheiden. Also Jörg Höcke sagt, die historische Mission der AfD ist, die Begriffsherrschaft der Linken zu durchbrechen. Zu den Linken zählt auch die CDU. Das sind alles Volksverräter. Die Begriffsherrschaft muss gebrochen werden. Und an der Stelle der linken Begriffsherrschaft muss dann eben die normale Begriffsherrschaft, die völkische Begriffsherrschaft gesetzt werden. Daneben gibt es dann eben eine Politik, um Machträume zu erobern. Das heißt, Straßen erobern, bestimmte Felder besetzen, da geht es um Hegemonie. Das gehört aber beides zusammen. Ich gehe erstmal auf die Sprache ein, Sprache und Ideologie. Da können die aufbauen, auf Vorarbeiten. Es gibt diese sogenannte Anti-PC-Ideologie. Anti-PC funktioniert so, wenn jemand Argumente bringt für Emanzipation, dann kann ihm oder ihr sofort entgegengehalten werden, du mit deiner Political Correctness. Damit wird sofort die ganze Diskussion abgewürgt, und das ist dann halt diese Anti-PC-Forderung. Also gegen Political Correctness. Das wird sofort denunziert als Gutmenschentum, als Political Correctness, und da muss dann gar nicht mehr argumentiert werden. Dann, hatte ich ja gerade schon gesagt, wird argumentiert mit einem sogenannten dritten Totalitarismus. Gender ist, und PC ist totalitär. Das ist genauso gefährlich wie Nationalsozialismus oder Kommunismus oder Stalinismus. Und damit wird einerseits abgelenkt, also der Nationalsozialismus wird extrem verharmlost, andererseits wird Emanzipation dämonisiert. Das ist eine Doppelstrategie. Das geht übrigens auch bis weit in die ultrakatholischen Kreise. Auch da wird gesagt, wird von einem dritten Böse gesprochen. Das dritte Böse nach Hitlerismus und Stalinismus dann eben, das dritte Böse, die Gender-Ideologie. aufgebaut wird das Ganze dann zu einer Verschwörungsideologie, den Antigenderismus. Da wird dann gesagt, die wollen an unsere Kinder ran, die wollen, dass das deutsche Volk ausstirbt, die wollen Männlichkeit zerstören. Und wenn die Männlichkeit zerstört ist, dann können die islamischen Männer mit ihrer funktionierenden Männlichkeit, mit ihrer funktionierenden Fruchtbarkeit nach Europa kommen und das Ganze zerstören. Das ist Absicht, das geht aus von der Frankfurter Schule. Das sind halt die, und Feminismus ist ein Bestandteil der Frankfurter Schule und da wird halt an Verschwörungsideologien gestrickt. Und was sie halt machen, ist, die arbeiten sehr stark mit Metaphern. Ich habe mir letztens eine Rede angehört von Thor von Waldstein, der auch zu diesen Leuten gehört. Und irgendwie fand ich die Rede, also wenn das ein Essen gewesen wäre, würde ich sagen, das ist total versalzen. Jedenfalls war das unangenehm. Dann ist mir aufgefallen, der hat nur in Metaphern gesprochen. Eine Metapher nach der nächsten. Und es ist überhaupt keine logische Ableitung. Ja, also die argumentieren nicht, die arbeiten mit Bildern. Immer nur Metaphern. Und das, also so funktioniert quasi die Ideologie von denen. Und dazu gehört auch eine Enttabuisierung. Das heißt, es soll eine Enttabuisierung stattfinden, die Neurotisierung soll durchbrochen werden. Wir sollen wieder vernünftig sprechen dürfen. Und das macht Höcke, aber nicht nur Höcke, sondern auch der Kreis um Höcke sehr bewusst. Die enttabuisieren NS-Begriffe. Ich habe jetzt nur einige rausgesucht, aber dann wird auch klar, das sind keine Ausrutscher. Das fängt an mit den ganzen Begrifflichkeiten wie Entartung, Degeneration, Dekadent, Verfall. Das kann man mal sagen, man kann mal von Entartung sprechen. Aber wenn man das ständig macht, bewusst macht, dann wird es problematisch, weil das sind einfach NS-Begriffe. Also keine genuinen NS-Begriffe, das kommt jetzt bei den ganzen anderen auch. Das sind nicht Begriffe, die sich die Nazis ausgedacht haben, zum Großteil. Das sind aber Begriffe, mit denen die ganz zentral gearbeitet haben, zentrale Nazi-Begriffe. Dann organische Wirtschaft, da bin ich ja gerade schon drauf eingegangen. Gesundes Volksempfinden, er spricht halt von einem Volksempfinden, das in einer gesunden, wie nennt er das? Also er sprach dann von gesunden Volksempfinden. Das haben die Nazis damals benutzt in der Justiz, um dann halt, die haben Urteile ausgesprochen im Sinne des gesunden Volksempfindens. Anlagen des Volkes erwecken, auch das kommt aus einer NS-Pädagogik, da ging es auch darum, die Entelechie, die Anlagen des Volkes zu erwecken. Dass Deutschland erwacht, eine Formulierung von Höcke. Er sprach nicht nur von der tausendjährigen Vergangenheit, das hat er immer wieder gemacht, aber in Magdeburg hat er dann auch gesagt, Deutschland hat eine tausendjährige Vergangenheit und er hofft auf eine tausendjährige Zukunft Deutschlands. Und er ist ja Geschichtslehrer, er weiß ganz genau, dass alle sofort assoziieren, tausendjähriges Reich. Ganz bewusst gesetzt. Dann sprach er halt, er hat ja am Institut der Staatspolitik hat er seine Rede gehalten zu dem afrikanischen Ausbreitungstyp, der genetisch bedingt populationsökologisch so angelegt ist, dass er viele Kinder kriegt. Die Afrikaner kriegen viele Kinder, kümmern sich aber nicht um die Kinder und stoßen dann auf den europäischen Platzhaltertypen, der wenig Kinder kriegt, aber sich um die Kinder kümmert. Das ist halt eine Ideologie von einem Rushton, ein wissenschaftlicher, pseudowissenschaftlicher Rassist. Das Buch von Rushton ist dann auch beim Institut der Staatspolitik verlegt worden. Das hat sich Höcke nicht selbst ausgedacht. Der Rushton geht auch so weit und sagt, Schwarze haben halt größere Geschlechtsorgane, weil die eben mehr Kinder kriegen und so weiter. Und Asiaten haben halt die kleinsten Geschlechtsorgane, weil die am wenigsten Kinder kriegen. Also extremer biologischer Rassismus. Das ist dann auch problematisiert worden, diese Rede. Was nicht problematisiert wurde, war, dass am Anfang der Rede hat dann Höcke davon gesprochen, dass wir eine Systemelite haben, eine Pseudo-Elite haben. Merkel sei eine Pseudo-Elite, das ist gar keine Elite. Wir brauchen eine Tatelite. Und Tatelite ist wiederum der Begriff, mit dem sich halt damals die SA bezeichnet hat. Die SA als Tatelite. Und natürlich weiß Höcke das. Der denkt sich das ja nicht aus. Das ist ja kein Zufall, dass er das benutzt. Und der ist halt Geschichtslehrer mit einem Faible genau für diese Zeit. Dann bei der letzten Demo in Erfurt hat Björn Höcke Sigmar Gabriel als Volksverderber bezeichnet. Sigmar Gabriel sei ein Volksverderber, er kann das gar nicht anders bezeichnen. Und der Begriff Volksverderber wurde eben auch von Hitler benutzt, und zwar an einer sehr problematischen Stelle, in Mein Kampf von Adolf Hitler, wo Hitler gesagt hat, man hätte die hebräischen Volksverderber 1914 ins Giftgas schicken müssen. Und auch das weiß natürlich Björn Höcke. Also ganz bewusst NS-Begrifflichkeiten, und zwar die übelsten NS-Begrifflichkeiten, werden da aufgenommen. Es gibt sehr viel mehr, also das ist jetzt nur eine Auswahl. Und historisch, das war jetzt ein Brief an Front National, als Front National so viele Stimmen gewonnen hat, haben Höcke und Poggenburg einen Brief geschrieben an Le Pen, haben einen Glückwunsch Schreiben geschickt und haben davon gesprochen, dass wir uns in einer historischen Wendezeit im Sein oder Nichtsein der Völker Europas befinden. Auch das wieder eine typische NS-Formulierung. Poggenburg spricht dann auch von der Volksgemeinschaft und Gordon spricht dann auch vom Volkskörper. Volkskörper Polen. Er begrüßt, dass Polen keine Flüchtlinge in seinen Volkskörper oder keine fremden Flüchtlinge in seinen Volkskörper reinlässt. Also das ist ganz bewusst Enttabuisierung von NS-Begrifflichkeiten. Ja. Gut, zur Machtraumpolitik. Gaskubicek spricht von einem Vorbürgerkrieg. Wir befinden uns in einem Vorbürgerkrieg. Das heißt, jetzt entscheidet sich, ob wir halt zu Deutschland zurückfinden ohne Bürgerkrieg oder ob wir in den Bürgerkrieg reingehen müssen, um Deutschland wieder zu Deutschland zu machen. Das sagt auch Björn Höcke, der sagt es dann, die AfD ist die letzte evolutionäre Chance, oder er sagt, die AfD ist die letzte friedliche Chance, die wir haben. Das meint genau dasselbe. Also wenn wir mit der AfD das schaffen sollten, Merkel zu stürzen und eine vernünftige Politik wieder zu machen und zu Deutschland zurückzukehren, dann brauchen wir keinen Bürgerkrieg. Aber er geht auch so weit und sagt, er prognostiziert den Bürgerkrieg. Das kann man noch unterscheiden zwischen Initiativen und Bewegung. Die Initiativen zielen auf den tiefen Staat. Tiefer Staat kommt aus der Faschismusdiskussion aus Türkei und Griechenland, wo halt gesagt wird, es gibt in dem Staat ein Beamte, die halt besonders empfänglich sind für den Faschismus, also in der Armee, in der Polizei, in der Justiz. Und faschistische Bewegungen zielen auf diesen tiefen Staat, um dann putschen zu können oder um sicher zu gehen, okay, die sind hinter uns. Darauf zielen auch diese Gruppierungen der metapolitischen neuen Rechten. Darauf zielt Schachschneider mit seinem Widerstandsrecht. Elsass hat einen Aufruf an die Bundeswehr gestartet. Er hat einen offenen Brief geschrieben an die Bundeswehr. Die sollen in den Kasernen diskutieren, der Volksverräterin Angela Merkel nicht mehr zu folgen. Uns droht, wir sind mitten in einer Invasion. Und sie sollen in den Kasernen diskutieren, ob sie nicht eigenständig Grenzbahnhöfe und Grenzen besetzen. Ähnliches hat Höcke gemacht in einer Erfurter Demonstration mit einem Aufruf an die Bundespolizei. Er hat eine Drohung hintergesetzt. Er hat gesagt, pass mal auf, ihr wisst doch, die Großen lässt man laufen, die Kleinen fängt man. Die Angela Merkel, die ist schon auf dem Weg nach Argentinien oder nach Panama, die hat schon ihr Flugticket in der Tasche. Die wird man laufen lassen, aber euch von der Bundespolizei, euch wird man dran kriegen. Deswegen überlegt euch gut, was ihr macht, ob ihr weiterhin der Volksverräterin folgt. Oder ob ihr von eurem Remonstrationsrecht Gebrauch macht. Also Remonstrationsrecht, das heißt, als Beamte dürfen die halt Befehle verweigern, wenn diese Befehle gegen die Demokratie oder gegen das Grundgesetz gerichtet sind. Also quasi ein Aufruf an die Bundespolizei, nicht mehr der Regierung zu folgen, sondern zu boykottieren. Also ein ganz deutlich schon mal vorfühlen, wie weit kann man gehen, wie kommen da Antworten. Und es kursieren tatsächlich inzwischen so Flugschriften in der Bundeswehr, wo dann auch dazu aufgerufen wird, eben das zu machen. Als Bewegung, die jetzt aufgebaut wird, das ist eben die Erfurter Resolution, der Flügel von Björn Höcke. Die treffen sich einmal jährlich am Kyffhäuser Denkmal. Das ist ein symbolträchtiger Ort, weil gesagt wird, dass da Barbarossa begraben liegt. Sie sage, Barbarossa als einer der letzten Kaiser des Mittelalters. Und wenn er wieder aufersteht, dann wird das Deutsche Reich wieder auferstehen. Und darauf wird ja auch gezielt. Ne? Also genau dieses Wiederauferstehen des Deutschen Reiches. Dann die Erfurter Demonstration, die eine Zeit lang wöchentlich von Björn Höcke durchgeführt wurden, die jetzt abgeflaut sind. Ähnlich wie Pegida, da kommen nicht mehr so viele Leute hin. Auf dem Höhepunkt waren aber bis zu 5000 Leute. Und die skandieren ständig da auch eben Höcke. Also sonst bei keinen anderen AfD-Politiker. Es gibt keine Gauland-Rufe, es gibt keine Petri-Rufe, aber es gibt immer diese Höcke-Rufe. Junge Alternative, die sagen von sich, wir sind ja Jugendverband, Jugendverbände sind immer radikaler als die Mutterparteien, deswegen sind wir auch radikaler. Und Markus Frohnmeier, der hat dann in Magdeburg bei einer Demonstration gesagt, gerichtet an die linken Gegendemonstranten, pass mal auf, wenn wir kommen, dann wird ausgemistet, dann wird aufgeräumt für das Volk, denn wir sind das Volk. Also das heißt, die drehen, wir sind das Volk nochmal ganz anders um. Die sagen, wir sind das Volk als Partei. Und wenn wir als Partei das Volk sind, dann müssen die auch gar nicht irgendwie rechtfertigen. Sie sind ja das Volk. Wir müssen ja nicht, wir sind das Volk. Dann wird ausgemistet. Also eine ganz deutliche Androhung. Dann die identitäre Bewegung, da bin ich auch schon drauf eingegangen, als Bewegung quasi des rechten Flügels. Die sind immer mitgelaufen, auch bei der Erfurter Demonstration. Und schließlich Pegida, da gibt es inzwischen Verhandlungen, da hat sich eben Patriotische Plattform Sachsen getroffen mit Pegida, mit der Festerling. Und Festerling hat deutlich gesagt, wir kommen zu euch, zur AfD, also wir arbeiten noch sehr viel enger mit der AfD zusammen, wenn klar wird, dass Höcke mehr zu sagen hat in der AfD und wenn Klauke Petri weniger zu sagen hat. Also das ist auch schon eine deutliche Ansage. Gut, damit bin ich jetzt durch und würde sagen, wenn Fragen sind, können wir gleich nach der Pause erstmal die Fragen beantworten und dann können wir diskutieren. Danke.